Ja, auch von mir vielen Dank, dass ich heute teilnehmen darf, weil es ist politisch ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, das zu besprechen. Genau. Thema ist ja klar, es geht um die Entwicklung der Repression und Russophobie in Deutschland. Und bevor ich starte mit dem Inhaltlichen, möchte ich zwei, na, Zitate einblenden, die diese Thematik ein bisschen einführen und problematisieren sollen. Diese Zitate, die habe ich noch nie so also richtig gehört, sondern immer nur im Sinne. Das erste ist eins, was ich von Historikern, Politikwissenschaftlern kenne, die sich mit osteuropäischem Rassismus auseinandersetzen und in antirassistischen Initiativen beteiligt sind. Die hören nämlich häufig den Satz, dass Osteuropäer weniger von Rassismus betroffen sind oder gar nicht von Rassismus betroffen sind als sogenannte People of Color, also Menschen mit dunkler Hautfarbe, weil sie Europäer sind, nie kolonisiert wurden und eine weiße Hautfarbe haben und sich entsprechend in antirassistischen und antifaschistischen Initiativen ein bisschen zurückhalten sollen. Das haben diese Leute offenbar schon häufig zu hören bekommen und auch Menschen, die sich gegen antiosteuropäischen Rassismus organisieren. Der zweite, das kennen vielleicht auch alle, die in der Palästina-Arbeit hier aktiv sind, ist, dass viele Palästina-Aktivisten den Befreiungskampf der Palästinenser mit dem Kampf der Ukraine um nationale Befreiung gleichsetzen, mit der Begründung, dass beide von Großmächten mit einer imperialen Vergangenheit angegriffen und kolonisiert werden. Wenn ich jetzt so in diese Runde schaue, denke ich mal, dass viele entsetzt sind von diesen Zitaten und das natürlich anders sehen. Aber vielleicht kennt ihr diese Aussagen und ja, die politische Problematik, die auch in unserem Kampf dahinter steckt. Gut, ich komme zur Motivation meines Artikels. Es geht erstmal darum, dass das Thema Russophobie in Deutschland eins ist, das sehr präsent ist, politisch sehr relevant ist, aber eigentlich in der linken antifaschistischen Bewegung relativ wenig problematisiert wird, vor allem bei jungen Menschen. Und die zweite Problematik, vor der wir meiner Meinung nach stehen, ist, dass die Repressionen, die gegen Kriegsgegner in Deutschland in den letzten 3 Jahren vor allem vollzogen wurden, kaum sichtbar gemacht werden. In einigen Medien schon, aber das doch noch relativ meines Erachtens unterschätzt wird und vor allem die qualitative Entwicklung dieser Repressionen krass unterschätzt wird. Diese qualitative Entwicklung wollte ich in meinem Artikel nachzeichnen und politisch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Okay, Gliederung ist so, dass ich zwei Teile mache. Der erste Teil macht einen kurzen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Russophobie. Geht also der Frage nach, warum ist das eigentlich in Deutschland? Bin ich noch da? Okay, irgendwie habe ich gerade gehangen. Warum ist das eigentlich in der Russophobie, mit der Russophobie in Deutschland so weit verbreitet? Was für eine Geschichte hat das? Und der zweite Teil, in dem geht es dann um heute und um meinen Artikel, nämlich um die Repression rassistischen Diskriminierung gegen russsprachige Bürger in Deutschland und dann zum Ende die katastrophale Entscheidung, die Organisation Friedensbrücke der Terrorunterstützung zu beschuldigen. Gut, ich fange an. Kolonialgeschichte der Russophobie habe ich das genannt. Ich bin noch nicht lange dabei, mich damit zu befassen. Das heißt, verzeiht mir Lücken. Die Frage ist, warum ist es eigentlich mit der Russophobie in Deutschland so verbreitet? Wo kommt es historisch her? Und erstmal ist es so, dass man sich dafür den deutschen Kolonialismus angucken muss. Im Gegensatz zu anderen Kolonialstaaten wie Spanien, England und Frankreich, war Deutschland nie eine große Seemacht, weil sie sozusagen keine große Seeanbindung, also Meer hatte. Und entsprechend Deutschland schon immer vor dem Problem stand, seinen Platz an der Sonne zu suchen und das irgendwie auf dem Seeweg nicht so gut hinbekommt. Und es für Deutschland deshalb eigentlich nur eine Richtung gibt, wenn es sich ausbreiten will. Die ökonomischen Ursachen von Kolonialismus und Imperialismus besprechen wir heute nicht. Das ist ein eigenes Thema. Aber genau, wenn Deutschland sich ausbreiten will, dann gibt es nur eine Richtung, nämlich nach Osten. Und das ist dann ja in der faschistischen Ideologie auch als sogenannter Drang nach Osten ideologisiert worden. Mit der Aufklärung und der Vernetzung ökonomischer Beziehungen in Europa und der also dem Wunsch von Ökonomien, sich auszubreiten, kommt in der Aufklärung das erste Mal so etwas wie Slawophobie auf. Slawophobie wird eigentlich von allen bürgerlichen Wissenschaftlern, die sich damit befassen, häufig so zusammengefasst, dass der Osten in Europa als ein nicht-europäisches Europa konstruiert wird, das vor allem davon geprägt ist, dass diese Menschen dort im Osten nicht in der Lage sind, einen Staat zu führen, weil ihnen ein gewisser Hang zu Unordnung, zu Wildheit, aber auch zu Brutalität, also das heißt, ein Mangel an Zivilisation wesensmäßig unterstellt wird. Das findet man im Polen-Diskurs auch, also sozusagen Polen nicht in der Lage, sozusagen einen Staat aufzubauen, die polnische Unordnung im Gegensatz zur hoch zivilisierten westeuropäischen Kultur. Die Russophobie ist anerkannt als eine Spielart der Slawophobie und die kommt eigentlich erst richtig in die Welt, als sich die einzelnen slawischen Völker ausdifferenzieren. Die Slawen von Anfang an war ja eine bestimmte Gruppe von Stämmen, die auch eine gemeinsame Sprache hatten, das Urslawische und so. Und im Laufe der Geschichte haben sich diese einzelnen slawischen Völker ausdifferenziert in West-, Ost- und Südslawen. Aus den Westslawen sind dann später die Tschechen, Polen und Sorben und Slowaken und so geworden. Ostslawen, Ukrainer, Russen und Belarus. Dann gab es noch die Südslawen, Serben, Mazedonen und so, Bulgaren. Und dass die Russen als sozusagen ausdifferenzierte, später dann Nation, konsolidieren sich eigentlich als eine Hauptmacht innerhalb dieser slawischen Welt, die die Chance hatte, diese slawische Welt politisch und ökonomisch zu integrieren. Und das war diesen kolonialen Strategen in Deutschland immer ein Dorn im Auge. Und deswegen ist mit der Ausdifferenzierung dieser slawischen Völker, gemeinsam mit dem kolonialen Drang nach Osten, kommt die Russophobie in die Welt. Im 18. und 19. Jahrhundert kommt es dann zu sehr konkreten deutsch-kolonialen strategischen Denken. Und dieses strategische Denken hat eigentlich immer zwei Momente, nämlich wenn wir wollen, den russischen Koloss zu bremsen, also Russland an einer Entwicklung einer politischen Souveränität zu hindern, dann müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen die innere nationale Einheit Russlands zersetzen. Das schaffen wir beispielsweise, indem wir die nicht-russischen Völker in diesem Raum gegen Russland aufhetzen und indem wir Russland von außen bedrohen, militärisch. Diese beiden Momente hatte deutsch-koloniale Außenpolitik gegen Russland eigentlich immer. Sie haben in Russland dafür leider auch häufig Partner gefunden. Sie finden sie bis heute gewisse liberale und nationalistische rechtsradikale Kräfte in Deutschland, Entschuldigung, in Russland, stehen für Rassismus gegenüber nicht-russischen Völkern im russischen Raum und sind damit gern gesehene Partner der bis heute deutschen Imperialisten. Das waren sie auch historisch immer. Im deutschen Faschismus, glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das war eben der Versuch der kompletten Vernichtung sowjetischer Staatlichkeit und Souveränität. Schon Jahre vorher haben deutsch-kolonialstrategische Denker davor gewarnt, dass die Kommunisten es schaffen werden, die Völker in Russland zu vereinen. Das hat Lenin ja auch relativ erfolgreich gemacht mit seiner Nationalitäten. Politik und das musste verhindert werden und entsprechend die Sowjetunion vernichtet werden. Auch in der Sowjetunion gab es Kollaborateure. Nochmal ein eigenes Thema, das wir jetzt mal überspringen. Ja. Nach 1945, der deutsche Faschismus wurde besiegt vom sowjetischen Volk und der Kampf gegen die Sowjetunion hat damit aber nicht aufgehört, sondern ging in eine neue Phase. Nämlich der neue Konflikt war der zwischen dem Imperialismus der USA und der Sowjetunion. Es bildet sich eine Weltordnung heraus, die US-dominiert war. Über die Ökonomie dieser Weltordnung ist heute auch nicht Thema. Was nicht zugelassen werden konnte, war ein politischer Gegner, der diese Weltordnung in Frage stellt und der das auch mit einer gewissen materiellen Potenz, sprich Ökonomie und Militär kann. Und das war die Sowjetunion. Und deswegen gab es niemals im Verlauf der Geschichte, wurde das nie abgelehnt, diesen Staat zu besiegen. Deswegen hat sich die Russophobie in der BRD, die als Frontstaat sozusagen für einen erneuten Krieg gegen die Sowjetunion wieder aufgebaut wurde. Die alten russophoben Muster übernommen. Wir sehen hier rechts ein CDU-Wahlplakat. Genau, und es gab weiterhin die typischen russophoben Muster wie Entmenschlichung, Zivilisationslosigkeit oder so. Genau. 1991 wurde die Sowjetunion zerstört und in der Folge passierte eine Privatisierung und Ausverkauf der sowjetischen Volkswirtschaft. Dieser Ausverkauf und diese Privatisierung waren ganz im Sinne des deutschen Kapitals. Darauf wurde hingearbeitet, dass das passiert. Und die Ideologie in diesen 90er Jahren war eigentlich die, dass man gesagt hat, ja, wir wissen, das russische Volk leidet, es ist arm, es hungert, aber sie müssen jetzt diese harte Probe überstehen, um Demokratie erst wirklich zu erlernen, die wir ihnen jetzt gebracht haben. Hier rechts sieht man ein Spiegel-Cover von, ich glaube, 1998. Da war eine schwere Wirtschaftskrise als Folge dieses Ausverkaufs. Und man sieht also einen Dollarschein in einer Wodkaflasche, der verbrennt. Also hier auch wieder das alte russophobe Muster der Russen, die ihren eigenen Staat nicht hinbekommen und die Investitionen, die wir ihnen schicken, verbrennen, in Luft auflösen. Gut, vielleicht kurz noch zur EU-Osterweiterung. Die Russlanddeutschen lasse ich jetzt mal weg, obwohl das eigentlich ein wichtiges Thema ist. Auch in den osteuropäischen ehemaligen Volksdemokratien hat dieser Ausverkauf stattgefunden, hat ebenfalls zu schweren wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geführt. Und die EU-Osterweiterung dazu, dass die osteuropäischen Arbeitskräfte aus diesen Ländern schwer prekarisiert wurden, verarmt und entsprechend migriert sind. Von 2000 bis 2014 würde ich sagen, gibt es eine teilweise erfolgreiche Rekonsolidierung Russlands als Souverän, mit sehr vielen Widersprüchen, die heute auch nicht das Thema sind. Der brutale Ausverkauf der Volkswirtschaft wurde gestoppt. Und in Deutschland wurde diese Entwicklung, also bei den Herrschenden in Deutschland wurde diese Entwicklung zwiespältig beobachtet und kommentiert, nämlich einmal, dass gesagt wurde, es ist schon gut, dass Russland sich jetzt rekonsolidiert und unsere Investitionen sicher sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir es extrem kritisch, dass dort ein Präsident Putin einen souveränen und vor allem von Westen unabhängigen Kurs hier auf seine Agenda setzt. Das wollen wir nicht. Und entsprechend wurde gleichzeitig Russland weiter bedroht durch NATO-Osterweiterung und allen Dingen, die es gibt. Andererseits wurde aber auch Kooperation, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene mit Russland, gefördert und sowas wie deutsch-russischer Austausch und so. So, 2014 ist die Krim in den Bestand der Russischen Föderation aufgenommen worden und 2022 hat Russland in den Ukraine-Konflikt militärisch eingegriffen und hat damit aus Sicht des Westens den unverzeihlichen Fehler begangen, sich militärisch gegen die Hegemonie ihrer Weltordnung und ihrer Politik zur Wehr zu setzen. Und seitdem sehen wir eine brutale Verschärfung des also russophober Ideologie in allen Medien bis hin zu rassistischen Auswüchsen, die man aus dem 18. Jahrhundert eigentlich kennt. Rechts zum Beispiel das Bildcover nach dem sogenannten Massaker von Butscha, wo also die Russen als Barbaren bezeichnet wurden. Hier noch ein kleines Zitat, vielleicht kennen das auch viele von euch. Das ist von Florence Glaub, eine Politikwissenschaftlerin, die in einem NATO-Think Tank arbeitet, die also gesagt hat, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, dass sie einen anderen Bezug zu Gewalt, zu Tod haben. Es gibt dort nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet. Man hat dort eine eher geringe Lebenserwartung. Dann geht man auch einfach anders damit um, dass da halt Menschen sterben. Also die absolute Entzivilisierung und Entmenschlichung des Russen, der keine Gefühle hat, der überhaupt keinen Bezug zum Tod hat und die Propagierung der absoluten westlichen Überlegenheit gegenüber dieser Verrohung, die man dann folgerichtig auch wieder nach Russland bringen muss. Genau. Es gab wenig Widerspruch dazu. Einige haben es dann schon als Rassismus kritisiert, aber eher so hastig halt im Ton vergriffen. Ich habe, als ich es gelesen habe, nur gedacht, was für ein Aufschrei und wahrscheinlich, wie lange wäre diese Frau in den Knast gegangen, wenn sie so über Juden geredet hätte. Okay, das ist ein kleiner Ritt durch die Geschichte. Ich werde später auch noch ein paar Bücher empfehlen, wo das ausführlicher gemacht wird. Und wir kommen jetzt zu meinem Artikel. Genau. Also kleiner Sprung jetzt. Seit 2022, also die Quelle dieser Arbeit ist ein sehr ausführlicher Bericht des Außenministeriums der Russischen Föderation. Die haben sich die Mühe gemacht, die Diskriminierung und Repression gegen russischsprachige Bürger in allen europäischen Staaten zu dokumentieren. Ein sehr guter Bericht, den habe ich gelesen und zusammengefasst. Genau, es wird festgehalten, dass sowohl Polizeibehörden als auch das Bundeskriminalamt eine massive Zunahme von strafrechtlich relevanten Angriffen auf russischsprachige Bürger, das heißt auch Ukrainer, festgestellt wird. Teilweise auf dem Höhepunkt im Frühjahr 2022 bis zu 200 strafrechtlich relevante Delikte pro Woche. Damit sind Kulturhäuser gemeint, also deutsch-russischer Austausch, aber auch russisch-orthodoxe Kirchen. Genau. Hier rechts sieht man ein Paar, das ja sogenannte Vorzeigerussen sind, also sind sehr liberal und anti-Putin. Und die durften dann ein Interview geben, wo sie dann aber immerhin sagen, dass sie extrem angefeindet und ausgegrenzt werden und das schon merken, dass sich dieser Hass auf Russland nicht nur gegen die russische Regierung richtet, sondern gegen sie als Volk. Genau. Ansonsten wurde über Schikanen in der Schule berichtet, vor allem Lehrer, die russischsprachige Kinder dazu auffordern, sich zu distanzieren. Öffentliche Absagen zur Zusammenarbeit von Kulturschaffenden, da ging es vor allem um so Opernsänger, Komponisten, Musiker und Balletttänzerinnen und Balletttänzer. Und dann öffentliche Aufforderungen an eben diese Leute, sich von der Führung Russlands zu distanzieren. Genau. Repressionen gegen Medienschaffende. Wichtig ist hier zu wissen, dass in den Strukturen des Außen- und Innenministeriums Abteilungen speziell eingerichtet wurden zur sogenannten Aufdeckung von sogenannter Desinformation. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass so ab diesem ab 22 bei der Tagesschau diese Faktenchecker-Geschichten eingesetzt werden, wo dann vermeintliche Desinformation aus Russland dann immer so aufgedeckt wird, also erstmal widersprochen wird. Es ist also wirklich eine qualitative Entwicklung, dass dort sehr gezielt und sehr organisiert mit viel Geld Leute angestellt sind, um das zu betreiben. Die Kanäle Russia Today, SNA, das ist der ursprüngliche Sputnik-Deutschland-Kanal. Dann Pervy-Kanal, das ist für die, die das nicht kennen, sowas wie das ARD in Russland, also der erste Kanal. Dann und RIA Novosti, eine russische Nachrichtenagentur und verschiedene Tageszeitungen. Wurde also der Zugang hier aus Deutschland gesperrt. Das habt ihr auch sicherlich alle mitbekommen, dass man da ohne VPN nicht mehr richtig rankommt. Es gibt erhöhten Druck auf russische Auslandskorrespondenten, die in Deutschland akkreditiert sind. Ihnen wird angedrohte Aufenthaltsgenehmigungen abzubrechen. Genau. Und jetzt kommen wir hier zu den wichtigen Sachen, nämlich zu den wirklich krassen qualitativen Entwicklungen. Nämlich die Aufnahme von Medienschaffenden in EU-Personensanktionslisten. Wir fangen mit Alina Lipp und Thomas Röper an. Alina Lipp und Thomas Röper sind Journalisten, Blogger, mit deren Inhalte man nicht immer einverstanden sein muss, aber das spielt für hier erstmal keine Rolle. Die wurden im Rahmen des 17. Sanktionspakets, was im Juni 2024? Nee, 25. Ah ja, genau, 25, in die Welt gesetzt wurde, sie wurden auf die Sanktionsliste gesetzt. So, was bedeutet das für sie? Ihre Vermögen wurden eingefroren in Deutschland. Ihnen wurde eine Einreisesperre in verschiedene europäische Länder ausgestellt und die Bereitstellung von Geldern und anderer Ressourcen an sie wurde eingestellt. Was bedeutet das, wenn man Bereitstellung von Geldern und Ressourcen an Personen eingestellt wird? Diese Leute können sich de facto per Lohnarbeit nicht mehr verdingen, weil man dürfte ihnen keinen Lohn überweisen. Das bedeutet, theoretisch dürften Alina Lipp und Thomas Röper in die BRD einreisen, aber sie sind denaturalisiert. Also sie können, wie soll man überleben ohne ein Gehalt, ja? Und damit sind sie de facto ausgebürgert. Und das ist ein wirklich krasser Schritt, weil das sind deutsche Staatsbürger mit deutschem Pass und haben dieses Recht auf Staatsbürgerschaft de facto verwirkt, weil sie sich oppositionell äußern. Der zweite krasse Fall ist Hüseyin Doğru. Genau. Der ist in diesem 17. EU-Personensanktionspaket mit dabei. Und hier ist die Begründung sehr wichtig, denn eins muss ich noch vorher sagen. Der Hüseyin Doğru ist der Gründer des Medienkollektivs Red Media. Und für alle, die sich für Palästina in Deutschland einsetzen, ist Red Media bekannt als eine Quelle, die sich sehr fleißig die Mühe gemacht hat, die Komplizenschaft und die Medienverdrehungspolitik in Deutschland bezüglich des Genozids in Gaza zu kritisieren. So, die erste Begründung, Red Media also Hüseyin Doğru auf die Sanktionsliste zu stecken, ist, dass Red also mit Russland zusammenarbeitet. Warum? Wie wird diese Beschuldigung, Anschuldigung begründet? Sie wird damit begründet, dass dass Journalisten von Red Media damals für Russia Today gearbeitet haben. So, das ist eine absurde Begründung und das hat Hüseyin Doğru auch so kommentiert. Weil mit dieser Begründung auch Sender wie BBC, CNN, Deutsche Welle oder andere genauso sanktioniert werden können, weil auch bei diesen Sendern ehemalige Journalisten von RT arbeiten. Und Hüseyin Dodo hat meines Erachtens einen Fehler gemacht. Er hat nämlich auf diese Anschuldigung, mit Russland zu kooperieren, mit Distanzierung reagiert. Er hat also gesagt, nein, ich habe mit Russland nichts zu tun. Russland ist für uns, wir sind Linke, genauso ein imperialistischer Staat wie die USA und China und wir distanzieren uns davon. Das hat die Sanktionsbehörden aber überhaupt nicht interessiert, weil es ihnen um etwas ganz anderes geht. Nämlich, und das ist die zweite Begründung, Untergrabung der Stabilität und Sicherheit der EU. Begründung funktioniert folgendermaßen. Achtung, einmal diese Logik nachvollziehen. Red Media unterstützt Palästina-Demonstrationen in Deutschland, in denen Gewalt ausgeübt wird. Sie rechtfertigen damit Gewalt, die sich gegen den deutschen Staat richtet und destabilisieren damit den deutschen Staat. Weil Russland auch den deutschen Staat destabilisiert, arbeitet Red Media mit Russland zusammen. Das ist also die Logik bei der Sanktionierung von Red Media. Und das ist natürlich absolut absurd, ist aber ja, die Art und Weise, wie sanktioniert wird. Und es wird hart sanktioniert. Auch Dodo hat Einreiseverbot in verschiedene EU-Länder. Vermögen ist eingefroren, keine wirtschaftlichen Vorteile. Das heißt, dieser Mann ist de facto denaturalisiert und das hat er letztens bei einer Konferenz der jungen Welt auch nochmal ausführlicher ausgeführt. Sehr interessant ist aufgenommen, kann man sich anhören. Genau. So. Ein weiterer wichtiges Repressionsmoment ist die Anwendung der Strafrechtsparagraphen 130 Volksverhetzung und 140 Billigung und Verharmlosung von Straftaten. Als K.O. haben wir ausführlicher darüber berichtet, dass in einer Nacht- und Nebelaktion im Bundestag der Paragraph auf Volksverhetzung, also 130, um den sogenannten Absatz 5 erweitert wurde. Dieser Absatz 5 sagt, ich lese das mal kurz vor. Also er stellt in Strafe das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosung von Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, wenn, und jetzt Achtung, wenn die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Und in diesem zweiten Halbsatz hört ihr schon ein bisschen raus. Also es stellt sich direkt die Frage, was ist denn eine Art und Weise, die dazu geeignet ist, Hass und Gewalt aufzustacheln? Genau, das kann man irgendwie juristisch definitionsmäßig nicht festhalten. Und damit ist politische Willkür in die Welt gesetzt. Es kann also die Polizei oder der Richter oder wer auch immer einfach anhand der Aussagen, wie er sie eben interpretiert, sagen, das ist jetzt hier Aufstacheln von Gewalt, das ist Volksverhetzung. Und das wurde deutlich am Fall Heiner Bücker, ein Antikriegsaktivist aus Berlin, der also Folgendes gesagt hat auf einer Rede zum Überfall auf die Sowjetunion, 81. Jahrestag, hat er also gesagt, ich möchte dafür plädieren, offen und ehrlich zu versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Und warum die überwiegende Mehrheit der Menschen in Russland die Regierung und ihren Präsidenten Putin darin unterstützen. Er kann die Sichtweise in Russland und die des russischen Präsidenten sehr gut nachvollziehen. Ich hege kein Misstrauen gegen Russland, denn der Verzicht auf Rache und Deutsche und Deutschland, auf Rache gegen Deutsche und Deutschland bestimmte seit 1945 die sowjetische und danach die russische Politik. Das heißt, Heiner Bücker hat in keinem Satz gesagt, ich finde das richtig, was Russland da macht. Ich unterstütze das. Sondern er hat nur gesagt, es muss uns darum gehen, die Sichtweise verstehen zu wollen. Und er kann das nachvollziehen. Also nachvollziehen ist was anderes als rechtfertigen. Er kann es inhaltlich aus den Begründungen historisch herziehen. Er hat sich überhaupt nicht dazu direkt positioniert. Heiner Bücker wurde zu 2.000 € beziehungsweise ersatzweise 40 Tagen Haft verurteilt. Ja. Weil es gibt sehr viele Beispiele, wo Leute auf 130 und 140 Paragraph verurteilt wurden. Ein sehr prominentes Beispiel ist noch Jelena Kolbasnikowa und ihr Ehemann. Die haben die sogenannten Russenkorsos, auch so ein sehr abwertender, rassistischer Begriff für Demonstrationen russischsprachiger Menschen in verschiedenen Städten, die also sich positioniert haben zum Krieg. Die haben diese Korsos also organisiert und sie wurden verurteilt mit einer Geldstrafe und einem 20-jährigen Einreiseverbot in die BRD. An dieser Stelle will ich sagen, Kolbasnikowa ist ukrainische Staatsbürgerin. So, wir kommen zur Friedensbrücke, der bisher krassesten Eskalation, die sich dieser Staat meines Erachtens bis zum heutigen Tat erlaubt hat. Und die, wie gesagt, der Punkt war, wo ich mich entschieden habe, jetzt müssen wir was dazu schreiben. Liane, du kannst mich dann auch gerne ergänzen, wenn ich irgendwelche Dinge falsch oder unvollständig wiedergebe. Es gab Ermittlungsverfahren gegen Friedensbrücke und Aktivisten in Dresden und die Grundlage dieser Ermittlungsverfahren ist eine Verfolgungsermächtigung des Bundesjustizministeriums, nachdem die Volksrepubliken Lugansk und Donetsk als Terrororganisationen eingestuft wurden. So. Wie begründet man, dass die Donetsker und Luganska Volksrepublik Terrororganisationen sind? Mit ihrer Entstehungsgeschichte. Ich hatte das große Glück, dass ich den Ermittlungsbefehl des Menschen, der in Dresden durchsucht wurde, dass ich diesen Ermittlungsbefehl bekommen habe. Und in diesem Ermittlungsbefehl wird eine Entstehungsgeschichte der Volksrepubliken konstruiert, die von Terror und Mord geprägt ist. Vielleicht mal ganz kurz. Die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk haben sich nach Auffassung dieses Ermittlungsbefehls gegründet als Organisation, die gegen die ukrainischen Streitkräfte kämpfen wollen. Es ist keine Rede von der sogenannten Antiterroroperation, die Kiew seit 2015 im Donbass geführt hat. Es ist keine Rede von der Vorgeschichte, sondern diese Volksrepubliken, diese Gruppierungen haben sich einfach so gebildet. Sie haben Gewalt verübt gegen Zivilisten, sie haben Massaker begangen, Vergewaltigung, sie haben durch Raub und Diebstahl sich ökonomisch abgesichert. Und ihre Gründung war von Chaos und Gewalt geprägt. Damit ist die Einschätzung dieses Ermittlungsbefehls, dieser Verfolgungsermächtigung, also darauf basiert sie auf der Verfolgungsermächtigung, dass die Volksrepubliken Organisationen sind, die in der Ostukraine sitzen und behaupten, Staaten zu sein. Und sie, also dieser Ermittlungsbefehl schließt dann daraus, dass die Volksrepubliken damit gleichzusetzen sind mit dem Islamischen Staat in Syrien und Irak. Weil der Islamische Staat auch eine Terrororganisation ist, die hat sich organisiert mit Mord, Totschlag und Raub und Vergewaltigung und die sitzt da und behauptet, wir sind ein Staat. Genauso ist es bei den Volksrepubliken, also ist das ähnlich einzuschätzen. So. Das Problem, vor dem die Behörden jetzt stehen, ist, 2015 wurden Vertreter dieser Volksrepubliken in den Minsk II-Verhandlungen als Verhandlungspartner akzeptiert. Diese Verhandlungen waren Frankreich, Deutschland, die ukrainische Regierung dabei und Vertreter dieser Volksrepubliken. Das heißt, es wurde miteinander verhandelt. Das heißt, diese Volksrepubliken wurden eigentlich schon als völkerrechtlich anerkannte Subjekte anerkannt. Wie schafft man es jetzt also, eine Organisation, die man bereits als völkerrechtlich anerkanntes Subjekt anerkannt hat, plötzlich als Terrororganisation einzustufen? Das macht man eben mit dieser Konstruktion, dass sie einerseits sich so gebildet haben, wie sie sich gebildet haben, also mit Gewalt und Chaos und Raub. Und andererseits, und jetzt wird's ziemlich absurd, man sagt, dass es bei den Verhandlungen bei Minsk II nicht um die Anerkennung der Volksrepubliken als staatliche Entitäten ging, sondern nur um kulturelle Autonomierechte der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass. Das heißt, es ging überhaupt nicht um irgendwelche Verhandlungen, in denen am Ende eine Staatlichkeit stehen sollte, sondern um was ganz anderes, und damit hat man dort nicht mit völkerrechtlich anerkannten Subjekten verhandelt, und deswegen kann man sie jetzt als Terrororganisation einstufen. Und jetzt kommen wir zur Friedensbrücke. Denn mit dieser Konstruktion ist es möglich, die Unterstützung der Zivilbevölkerung mit Windeln und Zahnbürsten und Werkzeug, was unsere Freunde von der Friedensbrücke dankenswerter gemacht haben, werterweise gemacht haben, als Terrororganisation einzustufen. Wie funktioniert das? Wenn man diese Hilfslieferungen macht, dann muss man sich natürlich mit den politischen Leitern dieser Gebiete, dieser Volksrepubliken auseinandersetzen. Und wenn diese als Terroristen eingestuft sind, dann setzt man sich in dem Moment, wo man sie unterstützt, setzt man sich mit Terroristen zusammen und arbeitet mit Terroristen zusammen. Der Ralf Hohmann ist ein Jurist aus der DKP. Der sagt, an dieser Stelle steht die Rechtsauffassung der Bundesregierung im Gegensatz zum Kriegsvölkerrecht, weil das Kriegsvölkerrecht zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten in den Genfer Konventionen unterscheidet. Diese Unterscheidung ist aufgelöst in dem Moment, wo man das macht. Und das bedeutet, und jetzt wird's eklig, das bedeutet, dass jeder Moment, wo ein Vertreter der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk an ein Kind eine Windel ausgibt, es theoretisch gerechtfertigt ist, dort eine Artilleriegranate drauf zu schießen. Das heißt, weil dort ein Terrorist seine beherrschte Bevölkerung versorgt, ja. Gleichzeitig wird noch ergänzt, dass durch die Versorgung der Bevölkerung im Donbass, materiell, also mit Zahnbürsten und Windeln, die Moral der Bevölkerung aufrechterhalten wird, unter diesem Regime zu leben. So. Wenn jetzt also diese Konstruktion, dieser Vertreter der Volksrepublik, der die Windel an das Kind gibt, ist ein Terrorist und damit ist diese Situation abschussbereit, anerkannt ist, das ist eine ukrainische Rechtsauffassung, dann sind genozidale Handlungen juristisch abgesegnet. Dann darf man Zivilbevölkerung töten und alle, die bei Palästina aktiv sind, bei denen klingelt es vielleicht langsam im Ohr. Das ist genau die gleiche faschistoide Rechtsauffassung, mit der Israel im Gazastreifen Kinder und Zivilisten massakriert. Dort gibt es eigentlich niemanden mehr, der kein Terrorist ist. Und damit ist eigentlich jeder Mensch abschussbereit. Das macht die Ukraine auch. Und Deutschland hat diese Rechtsauffassung im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, Deutschland ist der einzige Staat, der es macht, glaube ich, übernommen. Und damit ist jeder Mensch in Deutschland, der auch nur eine Zahnbürste dahin schickt, potenziell Terrorunterstützer eines der schwersten Strafvergehen in Deutschland überhaupt und damit in einem Bein im Gefängnis. Und wir können froh sein, dass die Leute, die gerade beschuldigt werden, bereits in Russland sind. Gut. So, habe ich dazu alles gesagt? Ah ja, nee, das ist noch wichtig. Ralf Hohmann macht nämlich eine Schlussfolgerung. Er sagt, dass mit dieser Rechtsauffassung des Justizministeriums, der politischen Willkür die Tür geöffnet ist. Es lässt sich jedes Strafmaß je nach politischem Interesse begründen in Deutschland. Das ist damit aufgemacht. Weil die Begründung für die Einstufung als Terrororganisation Ich habe diesen, wie gesagt, dieses Dokument gelesen. Da wurden irgendwelche Wikipedia-Artikel einzelner Autoren. Ich habe es in dem Artikel aufgemacht, herangezogen. Es ist halt einfach so, okay, und daran sehen wir, das ist jetzt Terrorismus und ab geht's. Wir können sie als Terroristen einstufen. Wie gesagt, je nach außenpolitischem Interesse. Es gibt eigentlich keine juristische Verlässlichkeit und Verhältnis des deutschen Rechts zu internationalem, vor allem Kriegsvölkerrecht. Es ist außer Kraft gesetzt. So. Und die zweite Sache ist die, dass, und das sieht man an an der Sache gegen den Aktivisten aus Dresden, der wird für etwas bestraft, was er 2015 gemacht hat, also vor 10 Jahren. Das bedeutet, dass man sich in diesem Land nicht mehr sicher sein kann, ob das, was man jetzt mal tut, möglicherweise in ein paar Jahren rückwirkend strafrechtlich relevant wird. So. Das heißt, man kann sich da überhaupt nicht mehr drauf verlassen. Und das hat natürlich einen politischen Zweck, nämlich, dass sich jeder Aktivist, der sich gegen den Krieg gegen Russland ausspricht und was macht in diesem Land, eigentlich immer kurz überlegt, ist das möglicherweise bald, komme ich vielleicht irgendwann dafür ins Gefängnis und dann lasse ich es vielleicht auch sein, weil ich Angst davor habe. Das ist also der politische Zweck. Und das ist sehr krass. Und das ist in Deutschland kaum dokumentiert worden, auch nicht in der politischen Linken. Gut. Schlussfolgerung. Wir haben als K.O., also nicht nur wir, sondern auch andere natürlich, 2022 davon gesprochen, dass wir es mit einer Gesinnungsjustiz zu tun haben. Das haben wir vor allem an dem Fall von Heiner Bücker festgemacht, dass also je nach politischem Interesse Leute bestraft werden und vor Gericht kommen. Ich würde sagen, dass wir es mit einer qualitativen Entwicklung in Richtung eines Kriegsrechts zu tun haben. Was meine ich damit? Ein Kriegsrecht bedeutet, dass es natürlich eine diese politische Willkür gibt, Gesinnungsjustiz, aber Menschen, die sich oppositionell gegen den Kriegskurs aufstellen und organisieren und massenwirksam das tun, werden ausgebürgert. Deutsche Staatsbürger haben ihr Recht verloren, deutsche Staatsbürger zu sein, Deutsche zu sein, nach dem Recht, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. So, und das ist auf jeden Fall eine qualitative, krass qualitative Entwicklung. Ja. Willkürliche historische Herleitung für Urteilsbegründungen, das kennen wir auch bei den Palästina-Repressionen, dass also bestimmte Narrative über den Kampf des islamischen Widerstands hergezogen wird, dass, keine Ahnung, zum Beispiel bei Organisationen wie der Hamas sie aus ihrem blanken Judenhass auf die Idee gekommen sind, plötzlich gegen Israel kämpfen zu müssen. Vorgeschichte des Konfliktes wird dabei nicht thematisiert. Das ist also eine ziemliche Analogie eigentlich zu den Palästina-Repressionen. Und ja, was das für uns bedeutet, mache ich dann auf der letzten Folie. Ich wollte noch eine Schlussfolgerung aus dem ersten Teil ziehen, nämlich zur Geschichte der Russophobie, nämlich die antiimperialistische linke Bewegung in Deutschland, was auch immer das ist, muss verstehen, dass egal wie man zur Staatsform in Russland steht und wie man Putin findet und was auch immer, muss verstehen, dass diese Russophobie ein Teil des deutsch-imperialistischen Kampfes ist, Drang nach Osten. Egal was man von Russland hält, das muss man verstehen. Und damit ist Russophobie ein Teil des Kriegskurses in Deutschland. Und die Leute in diesem Land müssen verstehen, und das ist bei den Palästina-Aktivisten eben auch, und das passiert nicht, genauso wie Teile der Friedensbewegung sich leider nicht für Palästina interessieren, dass diese Repression, die ich jetzt hier heute so ein bisschen versucht habe zu erklären, dass das eine qualitative Entwicklung der Repressionsorgane in Deutschland allgemein ist. Das hat man bei Dodo gesehen. Der hatte mit Russland nichts zu tun, sondern hat was zum Gaza-Genozid gemacht und der wurde denaturalisiert, weil er Opposition gemacht hat. So. Und wenn wir uns Deutschland nicht dagegen aufstellen und dagegen organisieren und dagegen protestieren, dann wird es auch am Ende Leute treffen, die sich heute vielleicht noch von Russland distanzieren. Gut. Was bedeutet das für heute? Wir müssen diese rassistische Hetze als Teil des Kriegskurses verstehen, das habe ich gesagt. Und wir müssen vor allem Experten heranbilden und juristische Kämpfe führen. Weil eins ist klar, die Hetze von heute gegen Russland und gegen die Volksrepubliken und so weiter ist die Urteilsbegründung von morgen. In dieser Urteilsbegründung, in diesem Ermittlungsbefehl steht halt eine bestimmte Story über die Geschichte der Volksrepubliken drin. Extrem vieles weggelassen, extrem viele Lügen und Falschdarstellungen auch. Und in der deutschen Friedensbewegung ist man offensichtlich nicht in der Lage, vielleicht auch schon, vielleicht ist man noch schlecht organisiert, dem entgegenzutreten. Wieso betone ich das? In der Palästina-Bewegung funktioniert es zum Teil besser. Politisch geführte Urteile gegen Palästina-Aktivisten können, weil es gut informierte Menschen in Deutschland gibt. Diesen Urteilen kann widersprochen werden, dagegen kann vorgegangen werden. Teilweise werden Siege vor Gericht errungen. Die Expertise zur Geschichte der Ukraine und Russlands in Deutschland ist extrem niedrig. Das hat auch Gründe. Wir müssen da aber ran, sonst werden sie halt machen, was sie wollen. Genau. Und die politische Voraussetzung dafür ist, dass diese Äquidistanz, die immer noch sehr stark verbreitet ist in der politischen Linken, die muss überwunden werden. Das heißt, Leute, die sich heute noch von Russland distanzieren, müssen verstehen, das können sie nicht mehr, weil dieser Staat den Krieg vorbereitet. Und es wird sie irgendwann, wenn sie sich an einem bestimmten Moment dieser Entwicklung oppositionell gerieren, werden sie auch repressiert, egal was sie von Russland halten. Ja, soviel zu den politischen Schlussfolgerungen. Ich habe noch hier ein paar Literaturempfehlungen. Genau. Hannes Hofbauer ist vielleicht bekannt. Rechts für Leute, die daran forschen wollen. Der marxistische Historiker Opitz hat einen Quellenband zu Europastrategien des deutschen Kapitals gemacht. Dann gibt es noch ein gutes Buch zu Russophobie von einem russischen Autor, Tsigankov. Und dann gibt es noch von Yannis Panagiotidis von der Universität Wien, jetzt im letzten Jahr herausgekommen, einen sehr interessanten, wenn auch sehr teilweise auch russophoben Überblick über die Geschichte und Gegenwart antiosteuropäischen Rassismus in Deutschland. Dankeschön.